Tischthema. Nummer 1. Zu Tisch. Kaspar von Kinder. Thema der ersten Sendung ist In-Game Advertising. Zu Tisch ist Kaspar von Gwinner von IGA Worldwide Berlin. Er berät Marken und Agenturen bei der Platzierung von Werbung in Video- und Computerspielen. Wir sprechen über die Mechanismen und Potenziale des In-Game Advertising. Wo die Werbeeinblendungen stattfinden, das legen die Spielehersteller fest. Also wo diese Wallpapers und Citylights dann stehen im Spiel, das ist fest definiert. Ganz genau. Das ist fest definiert und das passiert in dem Moment, wo das Spiel an dieses System angeschlossen wird. Das ist die Publishing-Abteilung von uns mit denen zusammen und sagt, Jungs, was habt ihr denn eigentlich für ein Spiel? Ist das ein schnelles Spiel, ist das ein Racer oder ist das ein eher langsames Spiel, wie das hier, wo man eher zu Fuß unterwegs ist? Das hat ja auch was mit den Formaten zu tun, von der Wirksamkeit her. Deswegen hast du bei Sportspielen eher sozusagen beispielsweise Wappenwerbung als in so einem Raum. Da hast du eher sozusagen eben Plakatwerbung oder Megaposts. Und dann wird eben festgesetzt, ganz genau, wo es Platzhalter gibt, wo Werbung stattfinden kann, wenn gebucht. Okay. Und wenn nicht gebucht ist, dann gibt es dort keinen, dann ist das Haus beispielsweise oder ist das normal gemappt, also dann hier, dann gibt es den gar nicht. Und dann ist er gar nicht da. Ja. Ah, okay. Also so intelligent ist es gestrickt. Also es stört nicht. Und dann bekommen die von uns ein SDK und dieses SDK wird eingebaut und unterwegs sozusagen ein Software Development Kit. Mhm. Und das bauen die ein in ihr Spiel und das ist sozusagen fast unter das Spiel runter und beschreibt sozusagen an welchen Orten diese Platzhalter sind. Das kommt von euch. Das kommt von uns. Okay. Kostenlos. Das ist halt die Programmierschnittstelle, wo die dann eben ihre Werbung einspeisen kann. Wenn der Werbetreibende den Mediaplan gebucht hat, das ist ja rein Media Space, muss er uns 2 Wochen vor Kampagnenstart spätestens die Creatives anliefern. Das ist ein hochwertiges JPEG oder TIFF. Und das wandeln wir dann in Amerika mit unserem Tech-Team in das Format um, wie die Creatives eben sind. Und dann wird das vom Publisher abgenommen. Der Publisher nimmt das nochmal ab, was für eine Werbung das ist. Und dann geht es live und dann geht die Werbung, wird sie rausgeschickt und dauert es eine kleine Weile, bis das eine Basis hat, installiert hat. Und fängt es an zu tracken und kommen dann die Daten rein. Und zum Schluss bekommst du eben halt den Kampagnenplan hinten dran, der dir dann eben ausweist, was da passiert ist. Aber wie kannst du eben die Cues also messen auf Basis von dem Spiel? Nee, du hast ja die IP-Adresse. Du hast die IP-Adresse. Du weißt ja, wer spielt. Okay, vorausgesetzt, am gleichen Rechner spielt einer. Gut, das ist genau wie beim TV. Du weißt auch nicht, ob die Großfamilie gerade davor sitzt, genau. Gar keiner davor sitzt, was weiß ich. Die Streitverluste sind ähnlich. Das ist bloß eine härtere Währung als Fernseher, auf jeden Fall. Weil du ja eigentlich eine Buffer-Line hast mit BTL-Messbarkeit. Also du kannst online-mäßig messen, transparent, totale Effizienz. Du hast Daten, die du im Fernsehen nie kriegen würdest. Welcher Fernsehsender kann dir sagen, inwiefern sozusagen du an der Stelle, wie viele Werbeeindrücke pro Woche sozusagen du ausgeteilt hast, wie viele Users du tatsächlich erreicht hast, wie viel pro Spieler du ausgeteilt hast, wie viele Impressions pro Werbemittel reingegangen sind, die Anzeigedauer, die durchschnittliche Anzeigedauer, alle diese Geschichten. Aber auf die Woche gesehen kannst du die Unique User ja trotzdem nicht so genau messen, weil bei jeder Einwahl zieht er sich im Endeffekt ja eine andere IP-Adresse. Also sprich, wenn ich mich heute einwähle und morgen werde ich 2-mal als Unique User getrackt. Wenn du eine dynamische IP-Adresse da an der Stelle hast, hast du da an der Stelle sozusagen Veränderungen, die wir nicht messen können. Dort warten wir mit der Zeit auf IPv6, weil dann wird es genau messbar sein. Okay. Wenn du eine feste IP-Adresse an der Stelle hast, dann kannst du es ganz genau messen. Ja. Aber der Streuverlust ist wesentlich geringer und viel genauer als im TV. Und damit steht dieses Medium in Konkurrenz, weil es auf dem gleichen Bildschirm stattfindet. Jetzt sag mir doch nochmal Folgendes, was mich interessiert zu den Creatives, die ausgeliefert werden, also den Anzeigen selber. Gibt es da Standardformate? Ja. Also es gibt sozusagen Standard-Seitenformate oder ist das wie ein Full-Banner, ein Normal-Banner, ein Skyscraper und so weiter? Ja, du sprichst ja nicht von Bannern, sondern du machst 2 Kategorien auf. Einmal Billboards, einmal Sport-Hoardings sozusagen, das sind also Trackside-Hoardings, also quasi die Bandenwerbung. Und das gibt es ja natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Beim Billboard gibt es zum Beispiel das normale Billboard, dann gibt es das 2:1, 1:1, das wäre jetzt zum Beispiel ein Mega-Poster. Dann gibt es das 1:2 in einigen Spielen auch. Bei den Sportboardings gibt es auch die lange Bande, ja, wo du richtig den 4:1 gehst, dann gibt es auch noch das 2:1, das kleine. Dann hast du auch Audio-Banner, also das kannst du auch einschalten, wenn das Telefon findet im Handy, im Spiel, das ist dann irgendein Vodafone-Sound drauf oder T-Mobile-Sound. Okay. Du kannst ja irgendwie noch sagen, ich möchte ein Video mit einblenden, zum Beispiel auf diesen Tafeln, die wir gesehen haben, yeah, wo Coke eben drauf war. Da kannst du auch ein Video im Endeffekt einblenden. Okay. Sodass du da auch Bewegtbild-Themen machen kannst. Bloß die müssen halt von der Kreation her eher langsam ablaufen, weil das Spiel ja eher schnell ist. Ja. Ja. Du kannst also keine 1:1-Adaption machen von deiner Parabol-Werbung, die du gerade TV ausgestrahlt hast. Mhm. Ja. Rückkammer? Nein. Nicht? Nein. Also man kommt nicht sozusagen vom Spiel auf irgendeine... Ich meine, das liegt ja nahe. Warum? Weil wir hier online sind und sowieso Interaktion mit dem Medium stattfindet. Aber im Medium findet Interaktion mit dem Spieler statt. Ja. Und komplett zu Involvement, aber nicht mit der Werbung. Okay. Denn das ist nicht medienadäquat und das müssen die Leute einfach auch verstehen beim Einsatz. Den Spieler würde sofort ärgern wie Sau und er würde kontraproduktiv auf diese Werbung reagieren, wenn ich ihm sozusagen möglich über einen Klick auf eine Werbeanzeige aus dem Spiel raus plötzlich den Browser aufgehen und ich kann eine Pizza bestellen. Ja. Das ist einfach, das ist nicht medienadäquat. Ja. Was ich allerdings machen kann, ich kann das Creative anreichen mit, da es ja regionalisiert ausschalten kann, also ausliefern kann und dann eben auch ja, zeitgesteuert eben haben, kann ich da eine Callcenter-Nummer reingeben, ich kann eine SMS reingeben, ich kann eine Webadresse reingeben, auch eine besondere Micro-Page beispielsweise. Und habe dann eben, wenn das Angebot gut genug ist, da tatsächlich nicht quantitative, sondern qualitative Kontakte. Ja. Ist nicht online. Das ganze Thema ist nicht online. Es hat leider diese Online-Transparenz sozusagen. Ja, wir reden nicht von Online-Werbung, sondern... Wir reden von einem... Wir reden davon, dass die Menschen ihr Media-Budget, was sie haben, ihr Zeitbudget, was sie haben, mittlerweile anders über die Woche verteilen auf die anderen einzelnen Medien. Mhm. Wenn Zeitung stark verliert, geht Internet hoch, transaktional und Unterhaltung. TV bleibt immer das Leitmedium. Musik geht plötzlich hoch und die Spiele gehen hoch und das DVD-Thema geht hoch. Also da findet eine Neuordnung statt da an der Stelle. Und dieses Medium ist ganz klar Konkurrenz irgendwie zum Thema TV. Ja. Okay, aber ihr seid da... Keine Simultannutzung. Also du guckst nicht gleichzeitig TV und guckst gleichzeitig und spielst gleichzeitig ein Spiel. Eher ist es so, dass du gleichzeitig deinen Computer an hast und online surfst und gleichzeitig spielst. Weil du zum Beispiel auf deinem Computer gleichzeitig spielst und Skype offen hast, um mit jemandem zu reden. Das machen die bei Battlefield zum Beispiel auch ganz viel, dass sie sich nicht über das interne Voice-over-IP-Modul unterhalten, sondern über Skype, damit der Gegner nicht den Funk abhören kann. Echt? Wie muss man drauf sein, um sowas zu machen? Die Leute setzen sich abends 2-3 Stunden dahin. Ja, das ist ja vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Ich meine, also ich weiß es ja schon, aber du vielleicht nicht. Sag doch mal was zu den Nutzerzahlen und wie und vor allen Dingen, wer spielt. Das finde ich nämlich frappierend, weil man denkt immer, das wäre so ein Nischenphänomen. Ja. Ja, also wir haben ganz klar natürlich bei den Frauen noch nicht den Anteil abgedeckt, sozusagen, den wir eigentlich für goldenen Media-Mix sozusagen eigentlich haben müssen. Die schön, eine gute Verteilung. Was daran liegt wahrscheinlich, dass es keine zu wenig frauenaffine Spiele gibt noch, oder? Unter anderem, ja. Mhm. Es gibt auch... es unterscheidet sich sehr stark, also sowohl auch muss auch bei den also Deutschland zum Beispiel ist ein sehr starker PC-Markt, im Gegensatz zum Konsolenmarkt, der sehr verbreitet ist in den USA. Mhm. Und Männer spielen lieber gerne eher Spiele, die langfristig angelegt sind und spielen länger. Frauen spielen lieber gerne Casual Games, kurze Spiele, die meist vielleicht maximal 3 Minuten dauern, gegen Highscore mal eben schnell. Oder Spiele, die in der Community angelegt sind. Mhm. Also sowas wie Habbo beispielsweise für junge Zielgruppen. Was Habbo? Habbo-Modell. Sowas wie Second Life, sowas wie okay. Trackmania, die Test Drive Unlimited ist auch bei Frauen da angelegt, die eben affin sind für dieses Thema Auto, Motorrad, Lifestyle und so weiter und so fort. Das ist ein Thema. Frauen spielen halt gerne Spiele, wie, die eher so den Sims-Charakter haben. Ja? Ich habe jemanden, um den ich mich kümmere, ich habe Kommunikation mit drin. Oder eben halt eher so, dass dieses Thema, dieses, ich spiele eben ein Spiel zur Entspannung mal eben kurz und schnell. Mhm. Männer sind eher langfristig unterwegs. Das heißt, wir haben vornehmlich momentan Reichweiten im Bereich Männer, vor allen Dingen 18 plus hoch bis 32 um anzubieten. Mhm. Zielgruppe, die sehr stark versucht wird, momentan über Mobile-Marketing eben abzudecken. Mhm. Eine Zielgruppe, die extrem vom Zeitschriftenmarkt weggeht, mhm. die beim TV sehr stark selektiert nach, nach Formaten, nach Sendeformaten, nach einzelnen, gar nicht mal nach Sendergruppen, sondern nach, nach Formaten. Ja, aber nochmal zurück zu dieser Reichweite. Das ist, im Fernsehen gucken Millionen von Menschen. Mhm. Wer spielt? Wenn du, also aktuell, in meiner Situation kann ich nur sagen, das, was ich momentan sehe. Und das sieht so aus, dass ich jemanden, der Werbung treiben will, morgen früh einen Mediaplan erstellen kann, mit dem er pro Woche 570.000 Leute in Deutschland Unique User einzeln erreicht. Ja. Mhm. Und dieser Wert ist für die Spielebranche absolut top. Das schafft keine andere Firma, aber ich bin mal weg von der Firma, für die ich arbeite, sondern es geht eher darum, im Online hatten wir damals die Startschwierigkeit, dass wir keine Reichweite hatten. Ja, wer ist im Netz? Bei den Spielen haben wir nicht das Problem, dass wir keine Reichweite haben, sondern da haben wir das Problem, dass diese Reichweite noch nicht effizient aufgeschlossen ist und auf so eine Art und Weise easygoing gespielt werden kann. Also mit anderen Worten, es ist eine Frage der Zeit, bis immer mehr Spiele an so ein System angeschlossen sind. Und da dieses Thema ja auch erst 2,5, 3 Jahre alt ist, braucht es da auch einen Entwicklungsprozess bei den Publishern, bei den Spieleherstellern, dass die da an der Stelle so weit ihre Anforderungen an die Werbeindustrie runterschrauben, dass sie sich an so ein System auch andocken. Und da gibt es noch die andere Art und Weise des In-Game Advertising. Also dies hieß dynamisches In-Game Advertising, weil ich ein bereits verkauftes Produkt nachträglich einschalten kann und rausschalten kann. Das heißt, ich kann regional schalten, ich kann adaptieren, ich kann messen, ich kann auch bei Abmahnungen in der Werbung kann ich umschalten, ich kann ich bin nicht fest im Spiel und ich muss auch nicht bei Produktion reingehen, es kann nachträglich reingehen. Ja. McDonald's könnte die Marke reintun, sie könnten die Claim reintun, aber sie könnten, wenn es fest integriert wäre, auf jeden Fall nicht die China-Wochen reintun, weil die China-Wochen sich ständig ändern. Ja. Und dann gibt es die andere Seite, das ist die alte Methode, das ist Sieger, statisches Mehrwert-Advertising, wo du wissen musst, wann, wo auf der Welt, wie sozusagen ein Spiel produziert wird und du dich fest in dieses Spiel integrierst. Ja, während des Produktionsprozesses schaltest du dich ein und kaufst dich mit einem fixen Budget upfront sozusagen dort in die Spieleentwicklung ein. Und dann kannst du natürlich auch ganz andere Sachen machen. Du kannst zum Beispiel ein Auto da rein tun, du kannst einen Shop da rein tun, du kannst alles Mögliche kannst du dir ausdenken. Aber das ist mehr Sponsoring eigentlich, oder? Aber das ist eher sozusagen eine Aktivität, die sozusagen in diesen Gestaltungsprozess des Spieles mit eingreift. Ja. Und ich habe Nach- und Vorteile mit der hier. Es gibt kein besser oder schlechter. Ich bin weltweit drin, sonst kann es nicht regionalisieren. Ich kann es nicht verändern. Ich kann es auch nicht messen, wer mich gesehen hat über die IGA an der Stelle. Ja. Es gibt Vor- und Nachteile. Okay. Aber seid ihr gleichzeitig Mediaagentur und Hersteller dieser Software? Wir sind IT-Dienstleister mit Beratungsfunktion, was die Nutzung dieses Mediums angeht. Aber das heißt, wir sind nicht Mediaagentur? Für, ja. Also ich kann bei euch nicht Werbeplatz in einem Spiel einbuchen. Doch. Okay, dann seid ihr ja eigentlich so. Ja, aber ja, eine Mediaagentur? Unsere Kunden sind. Also der Mittler entfällt quasi. Ja, also du könntest zu Karat gehen oder Media CIA oder wie sie alle heißen. Ich möchte Spiel kaufen. Und dann geht Spiel, dann geht Media Edge oder Karat, also eine Mediaagentur. Geht zu einem IGA-Dienstleister, genau. Und sagt dort, ich habe folgendes Briefing, bitte gebt mir sozusagen auf dieses Briefing Handlungsoptionen im Bereich Liga, im Bereich Liga. Und dann bekommen sie von uns Handlungsoptionen auf Sieger und Liga, die sie intern in ihrem crossmedialen Media-Mix bewerten, dem Kunden vorstellen. Und dann wird es an der Stelle sozusagen gemäß der Gesamtplanung bei uns eingebrieft und der ganze Prozess startet los. Okay, das heißt, wir sind nicht Publisher, wir sind nicht Spielehersteller. Mhm. Wir haben auch keinen Einfluss auf die Vermarktung von Spielen. Das ist ein Job, den Publisher tun. Marketingabteilung und Publisher. Wir programmieren auch keine Spiele. Sondern eben nur dieses. Wir sind nur in dem Moment da, sozusagen die Spiele sinnhaftig sozusagen zu inventarisieren, dass nicht zu viel Werbung ist. Stichwort kein Times Square, keine Reizüberflutung. Und dass die Spiele Spiel bleiben, weil ein Spiel, was zu viel Werbung beinhaltet, ist, was die Publisher sehr gerne momentan mögen, weil sie da Finanzierungsprobleme haben, weil es so unglaublich viel Geld mittlerweile kostet, ein Spiel überhaupt auf den Markt zu bringen, ein super wirtschaftliches Risiko ist. Wir versuchen da, wir sind da an der Stelle auch, wir schieben die zurück und sagen, wir machen das, aber wir machen das eben nicht zu viel, weil ein Spiel, was zu viel Werbung hat, wird der Konsument nicht gutieren, das bringt dem Werbetreibenden wiederum nichts, weil dann hat er einen Sender, der nicht effizient genug ist, keine Reichweite aufbaut und damit keine Kontaktqualität hat. Und seid ihr schon so weit, dass ihr bei allen großen Mediaagenturen quasi gelistet seid und eine normale Consumer-Markenartikler-Marke auf jeden Fall auf euch zurückgreift in seinem Media-Mix oder Media-Planungsmix? Okay. Also das war bis vor einem Jahr noch nicht so, dann waren es vor allen Dingen eben Testprojekte und so weiter und so fort. Das lag auch daran, dass die Reichweite immer noch nicht so hoch war und die Leute vor allem Informationsprobleme hatten in den Mediaagenturen, das Thema zum Kunden weiterzutragen. Aber mittlerweile ist das da an der Stelle, ich meine, du hast ja die Videos auch gesehen, ich meine, die ganze Entertainment-Branche liebt das Ding, um Kinostarts anzukündigen, DVD-Starts anzukündigen, irgendwie Sixt irgendwie Buch wie Sau, T-Mobile, geht da rein, hast du auch gesehen. DSL anschließend, bist du auch prima vermarktet. Also alles, was irgendwie da nahe liegt. Und je weiter die Zeit spielt für uns, je weiter das fortschreitet, desto höher wird die Reichweite wachsen, desto mehr Werbekunden werden reinkommen, weil das ist ja eine alte Thema, ne? Kommt Geld rein, reagiert der Publisher, weil er merkt, es funktioniert. Da reagiert der Publisher, sagt die Werbeindustrie, cool, bessere Voraussetzung für uns, kommt mehr Geld rein. Ja. Und das ist, du musst irgendwie gucken, dass dieses System Henne-Ei irgendwann so zusammenkommt, dass es eine Dynamik entwickelt. Und dann liegt halt, sind wir seit einem knappen Jahr für Deutschland gesprochen. In Amerika läuft das schon. Okay. Und ich bitte. Inwieweit könnte die Dynamik so weit gehen, dass die irgendeine Marke beispielsweise bei einem Autorennen so weit mitspielt, dass die BMW in diesem Autorennen stattfindet beispielsweise? Also ich kann mir ja immer mein Fahrzeug so zusammenstellen, wie ich es gerne möchte. Und das sind ja meistens fiktive Autos. Ne? Also wäre es auch denkbar, dass die großen Marken dort ihre verschiedenen Autos anbieten, die man zusammenbauen kann, um dann dort zu fahren. Das wäre ja wahrscheinlich das Ende von dem Ganzen. Hat noch keinen Test Drive in den Mitte Trailer gesehen, oder? Und was du auch schon siehst, ist, dass die Hersteller immer mehr versuchen, wegzukommen von dem Box-Office-Sale. Das ist ein Kaufst, du schiebst es in deinen Rechner oder deine Playstation oder was weiß ich, spielst es und es ist so, wie es ist und fertig, sondern immer mehr Spiele bekommen eben diesen Rückkanal. Und über diesen Rückkanal passieren A, Werbeeinblendungen, B, wird das Spiel ständig abgedatet, du bekommst neue Rennen, du bekommst neue Sachen dazu, ständig verändert sich das Spiel, die Leute können plötzlich miteinander spielen, obwohl sie gar nicht nebeneinander sitzen. München, Berlin ist nur eine Sache, kann auch weltweit eben sein. Und du hast ständig Leute in diesem Spiel, es ist wie eine Welt, die sich ständig verändert. Und das bedeutet, dass du dieses Spiel eben auch wie ein Community nutzt und auch darüber kommunizierst, Leute kennenlernst, etc. Und das hebt die Frequenz des Spiels erheblich. Früher war es so, ein Spiel wurde verkauft, wurde getestet, angesetzt, wenn es zu gut befunden wurde, dann war es eben so, dass es eben gespielt wurde und irgendwann dann in der Ecke und war eben so. Hier ist es so, hier ist man wieder rein. Du hast deine Buddies da, du hast deine Community da, irgendwann nächstes Mal beiseite, aber es ist ziemlich naheliegend sozusagen, dass du es in einer ganz anderen Frequenz spielst. Und das brauchen die Spielehersteller, um die Werbetreibenden konstant sozusagen reinzuhören. Als Werbetreibende brauchst du ein Medium, das sich immer wieder neu erfindet, damit du dabei bleibst auf dem Sender. Aber du musst immer noch das Spiel erst als CD oder DVD kaufen. Momentan noch, ja. Aber es wird... dahingehend, dass man es, dass man das auch nicht mehr muss wahrscheinlich, oder? Dass alles online läuft. Sicherlich vorstellbar, so ja. Das hat ja noch ein smartes Ding, wenn du, die Spielehersteller haben natürlich sehr stark zu kämpfen mit Leuten, die Kopierschutz brechen und kopieren. Mhm. Dann verkaufen sie eins, aber es wird dreimal gespielt, so nach dem Motto. Wenn du Advertising drin hast, vor allem dynamisches Advertising, was dich pro Unique User irgendwie wieder auszahlt, den du da generiert hast, ist dir das relativ wurscht, dann kannst du es eher verkraften, dass geklaute Kopien unterwegs sind, weil die verdienen halt Geld. Das ist natürlich ein netter Deal. Wie EA bist du, verkaufst ein Spiel und das Spiel ist eine Reichweite und kauft die, wenn es so ist, kannst du davon ausgehen, dass Faktor 10 etwa hauptsächlich wird. Bisher war das Faktor 10? Ja. Fett. Oh. Bisher war das verlorenes Geld. Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass wir für In-Game-Advertising in den letzten Punkt brauchen wir nicht irgendwie prüfen, ob das gekauft ist, das Spiel oder nicht. Das heißt, alle Spiele, die da draußen gespielt werden, können wir ausliefern. Das heißt, unsere Zahlen und Reichweite von den Herstellern zu den Zahlen, die ich tagtäglich im Radio System sehe, was da unterwegs ist, bringen enorm. Und der Publisher verdient von jedem Impression, die ausgeliefert wird, Geld. Der kleinste Anteil von den Guten bleibt bei IGA Worldwide als IGA-Dienstleister. Der größte Teil geht an den Publisher. Und dann hast du da an der Stelle irgendwie eine kleine Charge, die noch bei uns bleibt. Uns macht es zumindest aus, dass die Charge klein ist, weil wir einfach über die Economy of Scale über die Masse gehen. Welche Spiele werden heiß? Jetzt als nächstes. Battlefield ist ein Selbstläufer, Counter-Strike ist auch ein Selbstläufer. Mit dem Ding erreicht momentan pro Woche 400.000 Leute in Deutschland allein. Ja? 2,6 Millionen weltweit. Pro Woche? Also was sind so, normal, also so handelsübliche Media-Budgets bei euch? Was jetzt in Deutschland gesehen? Ja, wenn ich jetzt als Markenartikel aus einbuche. Also sinnvoll, dass man beginnt sozusagen, ist es ab 20.000, 30.000 aufwärts. Okay. Weil je höher das Mediabudget ist, desto akkurater ist sozusagen der Mediaplan, das Reporting hinten dran, weißt du selber aus anderen Medien. Ja. Je mehr Druck ich aufbaue an der Stelle, je akkurater sind die Daten. Das heißt, ich habe Daten intern, um die auch informierte Entscheidungen zulassen. Mhm. Wenn ich allerdings eine homöopathische Größe habe da drin, dann kann ich nicht wirklich sagen, macht das jetzt tatsächlich einen Big Impact auf meine Strategie, meine Zielstellung der Kampagne. Und so pendeln die eben von dort aus und gehen aktuell in Deutschland hoch bis 460.000 Euro. Noch ein vernichtender Satz für Second Life? Nee. Kein vernichtender Satz. Second Life in dem Sinne kein Spiel. Wieso? Second Life ist eine Welt, eine Community noch nicht mal. Es ist einfach ein Platz, der momentan ein riesiges Labor ist. Marken interessieren sich momentan auch nicht wirklich dafür, wenn es darum geht, tatsächlich Ergebnisse zu erzielen, sondern wenn es eher darum geht, sozusagen auszutesten, was möglich ist, was man in der virtuellen Welt alles machen kann. Das größte Problem ist einfach, dass es keine übergeordnete Rechtsverbindlichkeit in diesem Spiel gibt. Es gibt keine Instanz, die eine Gerichtsbarkeit oder eine Polizei oder ähnliches oder irgendwas, die dir was garantiert. Null. Alles, was du hast dort virtuell, kann dir sofort weggenommen werden. Es gibt niemanden, der aufpasst. Es gibt mittlerweile Mafia-Gangs, die durch die Gegend ziehen und die Leute abzocken. Wenn du an einem bestimmten Ort sozusagen, stell dir vor, du hättest so Deutschland abgebildet in Second Life und würdest sagen, als Adidas, ich möchte unbedingt irgendwie Hackischer Markt die Ecke hin, weil dann weiß ich, es ist viel Touri-Strom und so weiter und so fort. Mhm. Dann kann das im nächsten Moment schon wieder ganz anders sein. Das kann sich total verändern. Gut, aber das ist ja der Reiz dieses Spiels oder deshalb machen es die meisten Leute. Ja, so Unkontrollierbarkeit des Mediums. Mal ganz ehrlich, das Thema wird doch enorm gehypt gerade und zwar mehr als es eigentlich im Gut tut. Muss ich nichts hinzufügen. Also, dass die Kapital damit titelt, dass der Spiegel damit titelt, dass der... Das ist das Zeben-Magazin damit titelt. Das ist Unwissenheit. Sie wissen ja nicht, was in Second Life tatsächlich abgeht. Die haben das alle irgendwo mal gehört, irgendwie, welche Berichte gelesen. Aber ich hatte zum Beispiel gestern, saß da jemand mit drin, Da kam er von einer Media-Agentur, Agentur-Agentur, der sagte, wir haben die Situation, dass ständig Leute bei uns anfragen, Kunden irgendwie wollen in Second Life rein. Wir wissen nicht, was wir den Kunden sagen sollen. Also wir haben uns das angeguckt und das ist nichts, was den Kunden eigentlich interessieren dürfte. Kasper, du musst los. Mhm. Danke für das erste Tischthema. Bitte schön. Für den ersten Slot, genau. Sag, können wir die Videos wieder zur Zeit haben? Das war Tischthema. Zu Tisch saß Kasper von Gwinner. Auf Einladung von Thomas Escher und Lukas von Gwinner. An einem Münchner Tisch am 3. März 2007. Mehr unter www.tischthema.tv.